Erster hört Gott zu, Leute von Israel. Gott ist böse auf das Land. Die Menschen sind nicht treu. Sie lieben Gott nicht. Zweiter, sie lügen und sie stehlen. Sie töten andere Menschen. Sie machen viele böse Dinge. Dritter, das Land ist sehr traurig. Die Tiere und Vögel sterben. Auch die Fische im Meer sterben. Vierter, niemand soll streiten. Gott spricht jetzt mit den Priestern. Fünfter, die Priester fallen am Tag. Die Propheten fallen in der Nacht. Gott macht ihre Familie kaputt. Sechster, mein Volk geht kaputt. Sie kennen Gott nicht. Die Priester wollen Gott nicht. Gott vergisst ihre Kinder. Siebter, sie wurden reich und mächtig. Aber sie machten mehr Fehler. Jetzt haben sie keine Ehre mehr. Achter, die Priester mögen die Fehler vom Volk. Sie wollen, dass das Volk sündigt. Neunter, das Volk und die Priester sind gleich. Gott straft sie für ihre Taten. Zehnter, sie essen, aber sie werden nicht satt. Sie haben keine Kinder. Sie hören nicht auf Gott. Elfter, Wein und falsche Liebe machen dumm. Die Menschen denken nicht mehr nach. Zwölfter, mein Volk fragt Holzstecke nach Hilfe. Sie glauben an falsche Götter. Sie verlassen ihren Gott. Dreizehnter, sie bringen Opfer auf den Bergen. Sie stehen unter großen Bäumen. Ihre Töchter tun böse Dinge. Vierzehnter, Gott straft die Töchter nicht. Die Priester machen selbst böse Dinge. Das Volk versteht nichts. 15. Israel macht Fehler. Aber Juda soll das nicht tun. Geht nicht an die falschen Orte. 16. Israel ist stur wie eine Kuh. Gott kann sie nicht führen. Sie sind nicht wie kleine Schafe. 17. Ephraim liebt falsche Götter. Lasst ihn allein. 18. Sie trinken zu viel Wein. Sie lieben die Schande. Sie ehren Gott nicht mehr. 19. Ein starker Wind weht sie weg. Ihre Opfer helfen ihnen nicht. Sie schämen sich.